Buenas tardes. Guten Nachmittag. Mi nombre es Yasmín Chaurán Aray y soy trabajadora metalúrgica, ingeniera metalúrgica del sector aluminio. Ich heiße Yasmín Chaurán Aray. Ich bin Arbeiterin im Aluminiumsektor in einer Aluminiumfabrik. Gracias por la invitación, gracias por la presentación y les agradecemos también la presencia y el interés de ustedes aquí. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir uns hier präsentieren können und dass ihr teilnimmt. Para las venezolanas y los venezolanos es muy importante el intercambio de información, sobre todo a nivel de la clase trabajadora. Für uns Venezolaner ist der Informationsaustausch sehr wichtig, vor allem auch gerade auf der Ebene der Arbeiter und Arbeiterinnen. Solo la información y el conocimiento real de la situación, de lo que pasa en el mundo, nos hará libres. Und nur die eine wirklichkeitsnahe Information uns frei machen wird in der Welt. Y esa es nuestra tarea de vida, contribuir a un proceso de liberación mundial de los lazos del capital. Und das ist eigentlich unsere Lebensaufgabe, uns frei zu machen von den Fesseln des Kapitals in einer weltweiten Freiheitsbewegung. Para no hacerlo más extenso, voy a hacer un resumen de la zona de la cual provenimos para que ustedes puedan ubicar el contexto. Und um es jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, werde ich eine Zusammenfassung machen von der Gegend, von der Region, wo produziert wird oder wo die Schwerindustrie angesiedelt ist. Sí. Albert y yo venimos del estado Bolívar, que es el estado más grande de Venezuela, aproximadamente el 28% del territorio nacional. Also Albert und ich kommen aus dem Bundesstaat Bolívar, das ist eigentlich der größte Bundesstaat in Venezuela. Si quieres lo puedes ir pasando para que ellos lo vean. Todo. Okay. Sí, es muy grande. 28% des venezolanischen Staatsgebiets. Genau. Son 240.000 kilómetros cuadrados, un territorio bastante extenso. 240.000 Quadratkilometer, also ein sehr weitreichendes Territorium. Pero lo más importante es que tiene muchos minerales. Todo el hierro, la bauxita, el oro, el diamante, coltán y otros minerales están en el estado Bolívar. Aber was eigentlich das Wichtigste ist, daran zu sagen, dass es sehr, sehr viele Bodenschätze gibt, also Gold, Diamanten, Eisen, Bauxit, Coltán, alle wichtigen Rohstoffe neben dem Erdöl. Tenemos además tres represas para la generación del 70% de la electricidad del país. Außerdem gibt es drei große Staudämme, die 70% der elektrischen Energie dort bereitstellen. Y nada más en los sectores hierro, acero, aluminio y oro, tenemos cerca de 50.000 trabajadores y trabajadoras en esa zona. Und nur im Eisen, Stahl, Aluminium und Goldbereich haben wir über 50.000 Arbeiter dort ansässig. Está ubicada allí entonces und Arbeiterinnen. Toda la industria minera pesada del país y en nuestra opinión la alternativa al desarrollo productivo no petrolero. Und deswegen ist in dieser Region die größte Nicht-Erdölindustrie ansässig und auch für uns die wichtigste Region der Entwicklung für Venezuela. En el plano interno tenemos que en todas nuestras empresas hay sindicatos. Also um jetzt nach innen zu schauen, in jeder dieser Firmen oder Fabriken gibt es Gewerkschaften. Incluso en el sector aluminio, de donde provengo, tenemos todavía dos tipos de sindicatos. Sindicatos de obreros y sindicatos de profesionales, tratando de que nadie quede excluido de la sindicalización. Und gerade in Betrieben wie in meinem Fall, in dem Aluminiumbetrieb, gibt es eigentlich zwei Typen von Gewerkschaften. Einmal welche für die Arbeiter und Arbeiterinnen und einmal welche für Verwaltungsmitglieder oder höhere Angestellte. Tenemos además un marco jurídico que protege a la clase trabajadora y ofrece beneficios económicos importantes para el sector metalúrgico y en general para los trabajadores y trabajadoras. Und wir haben eigentlich einen rechtlichen Rahmen, der uns als Arbeiterinnen und Arbeiter schützt und uns Vorteile verschafft. Esto hace que aproximadamente el 50% de los costos de producción sean precisamente en beneficios laborales. Und das führt dazu, dass eigentlich 50% der Produktionskosten auf, also sozusagen Aufwand für die Arbeiter ist oder sozusagen Bezahlung und genau. Esto no es común en los países capitalistas. Das ist nicht besonders normal in kapitalistischen Ländern. Hicimos alguna consulta aquí en Alemania y en algunas empresas nos decían que la inversión en personal, que ellos lo llaman costos, no supera el 10%. Also wir waren in mehreren Betrieben hier in Deutschland und da hat man uns gesagt, dass die Kosten oder was sie eigentlich eher eine die Unterstützung der Arbeiterschaft nennen würden, nicht mal 10% betragen. En Venezuela hay una política. En Venezuela hay una política de que cuando las empresas son estratégicas, lo más importante no es la rentabilidad, sino que generen productos que solucionen problemas sociales. Und in Venezuela ist es so, dass in den strategischen Bereichen der Industrie das Wichtigste nicht ist, dass sie rentabel funktionieren, also das im Falle der Schwerindustrie, sondern dass sie die soziale Lage verbessern durch Produktion. Eso rompe con la lógica del capital. Und das bricht natürlich eigentlich mit der kapitalistischen Logik. Pero también tenemos problemas. Por ejemplo, la industria del aluminio consume mucha electricidad y genera mucha contaminación. Und wir haben natürlich aber trotzdem auch Probleme. Also die Produktion von Aluminium bereitet große Umweltprobleme und Gesundheitsprobleme. Por poner solo un ejemplo, el consumo de energía es de 14 megavatios hora por tonelada de aluminio. Und zum anderen natürlich auch ein riesen Energieverbrauch in der Aluminiumindustrie, also 14 Megawatt pro Tonne Aluminium. Y por una tonelada de aluminio producido se generan aproximadamente 10 toneladas de desechos. Und für jede Tonne produzierten Aluminiums gibt es ungefähr 10 Tonnen oder werden 10 Tonnen Abfall produziert. Entonces en nuestros países, donde tenemos la materia prima, nos queda la contaminación y en los países desarrollados se transforma con muy baja inversión de energía y se quedan con las ganancias. Das heißt sozusagen in unserem Land bleiben wir zurück auf den Umwelt- und auf den Energieproblemen, die wir da durch diese Produktion haben. Und in entwickelten Ländern gibt es sozusagen mit einem sehr wenig geringen energetischen Aufwand können dann daraus weiterverarbeitende Produkte produziert werden. Otro dato económico importante para comprender la situación de Venezuela es que el 95% de las divisas que ingresan al país son generadas por la industria petrolera. Zum anderen, was wichtig ist über die Ökonomie von Venezuela zu sagen, ist, dass 95% der Deviseneinnahmen aus dem Erdölexport stammen. Y a pesar de su importancia, la industria de los metales genera aproximadamente el 1% del producto interno bruto. Und obwohl die Schwerindustrie ungeheuer bedeutend ist, trägt sie gerade mal 1% zum Bruttoinlandsprodukt bei. Sin embargo, es una industria estratégica y consideramos sin duda que con una política acertada podemos convertirlo en una alternativa económica no petrolera. Aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich eine sehr strategische Industrie und ohne Zweifel können wir sie zum Aufbau unserer Ökonomie verwenden. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si tienen tantas cosas todavía no se ha logrado un nivel de diversificación de la economía? Und ihr fragt euch vielleicht, wenn ihr so viele Rohstoffe habt, warum habt ihr es denn immer noch nicht geschafft, zur Weiterverarbeitung zu kommen? Voy a darles otras informaciones que me parecen importantes para comprender eso. Und da werde ich euch ein paar neue Informationen geben oder andere Informationen geben, um es nachvollziehen zu können. A diferencia de estos países, en Venezuela no existe una burguesía industrial desarrollada. Also im Unterschied zu Ländern wie diesem hier gibt es in Venezuela eigentlich keine Industriebourgeoisie oder keine große Industriebourgeoisie. El sector privado es fundamentalmente comercial y se dedica a la actividad especulativa, comprar y revender. Also der kommerzielle Sektor oder beschäftigt sich vor allem mit dem Handel, also sozusagen kaufen und teurer verkaufen. Esto hace Spekulation. Esto hace que tengamos un sector privado débil no porque el Estado prohíbe la inversión privada, sino porque encontraron un negocio fácil en la compra de productos con dólar regulado y la reventa con precios especulativos. Das heißt nicht so, dass es sozusagen keine ausländischen Investitionen oder auch Investitionen der nationalen Bourgeoisie-Industrie nicht geben würde wegen Restriktionen des Staates, sondern die Problematik liegt darin, dass sie letztendlich ein besseres Geschäft gefunden haben, präferentielle Dollars zu benutzen, also sozusagen Dollars zu einem geringeren Preis, die sie durch eine regulierte Währung bekommen können und damit sozusagen im Importgeschäft reich werden können. Pero también tenemos responsabilidad en lo que ocurre desde la clase trabajadora, porque tenemos contradicciones internas. Aber wir haben natürlich auch eine Eigenverantwortung als Arbeiterklasse, weil wir innere Widersprüche haben. Hay como tres grandes sectores. El primer sector, que es indiferente a la participación pública y solo va a sus puestos de trabajo cotidianamente. Das heißt, zum einen gibt es den Widerspruch, oder es gibt sozusagen einen Sektor der Arbeiterschaft, die eigentlich nicht an der Politik, an der internen Firmenpolitik interessiert ist, sondern die eigentlich nur arbeiten wollen, und um dann konsumieren zu können mit dem. Otro sector, un segundo sector que participa y se organiza, de hecho, en sindicato, pero han venido acumulando beneficios que se convierten en privilegios y se han convertido en sindicatos mafiosos. Es gibt aber auch einen anderen Sektor, der sich durchaus in Gewerkschaften organisiert hat, aber die mehr und mehr auch Vorteile sich verschaffen durch den Aufbau mafiöser Strukturen. Generan presión interna dentro de las empresas, cierran portones para favorecer algunos contratos que finalmente van a favor de las transnacionales, de algunas transnacionales. Also sie bauen zum Beispiel Druck auf, indem sie Fabriken schließen oder die zum Teil bestreiken, um dann den Import von bestimmten Rohstoffen oder die schnelle Vergabe von sozusagen von Notlösungen, ja, von Notverträgen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, zu erzwingen und dann dadurch eigentlich Kommissionen zu erhalten. Also diese Gruppen erhalten dann Kommissionen von denjenigen, die dort verkaufen können. Ja. Y han sido cómplices históricos de que en nuestras industrias no hayamos pasado de ser una industria minero-extractiva a ser una industria transformadora con valor agregado. Das sind letztendlich die Gruppen, die auch Komplizen sind dafür, dass wir es nicht geschafft haben, von einer reinen primär-rohstoffproduzierenden Industrie zu einer verarbeitenden Industrie zu entwickeln. Hay un tercer sector de la clase obrera, que es donde estamos quienes hoy tuvimos la oportunidad y el honor de estar con ustedes, que es un sector que nos estamos organizando a nivel de las fábricas y a nivel nacional para cambiar esta situación. Es gibt aber natürlich trotzdem auch einen dritten Sektor der Arbeiterschaft, zu denen wir uns auch zählen, die versuchen, sich intern zu organisieren. Sí. Nos organizamos no solo en sindicatos, sino también en consejos de trabajadoras y trabajadores. Y en un movimiento que se denomina Movimiento Nacional por la Salud y la Vida. Und wir organisieren uns dort in Gewerkschaften sowie auch in Rätestrukturen, also nicht Betriebsräte wie hier, und in einer Bewegung, die sich für das Leben und die Gesundheit nennt. Sí, como pueden ver en la presentación, en Venezuela hay tres grandes centrales, pero hay muchos sindicatos que no están afiliados a ninguna de las tres. Also wie wir auch in der Präsentation sehen können, es gibt eigentlich drei große Dachverbände der Gewerkschaften. Viele der Gewerkschaften innerhalb der Fabriken gehören aber zu keiner oder müssen nicht unbedingt zu einem der drei Gewerkschaftsverbände gehören. Sin embargo, hemos logrado realizar congresos y encuentros nacionales por un nuevo modelo de organización y han sido masivos. Und wir haben aber trotzdem auch große Kongresse zur Vernetzung der Gewerkschaften organisieren können und mit einer sehr massiven Beteiligung. Y se creó un movimiento nacional por el control obrero. Und es wurde eine nationale Bewegung für die Übernahme der Fabriken aufgebaut. Este movimiento nace fundamentalmente a partir de 2009 con una propuesta del presidente Hugo Chávez. Und diese Bewegung ist vor allem 2009 stark entstanden durch einen Vorschlag von Hugo Chávez. Quien por solicitud de los trabajadores y trabajadoras impulsó un plan que se denominó Plan Guayana Socialista 2009-2019. Der auf Anfrage oder auf Anfragedruck der Arbeiterschaft dort 2009 einen Plan mit ausgearbeitet hat, der sich der sozialistische Plan von Guyana nennt, 2009 bis 2019. De esta manera, clase trabajadora y gobierno nos sentamos en mesas de trabajo y empezamos a analizar qué faltaba y qué pasaba para el desarrollo industrial del país en el marco de un nuevo modelo distinto al capitalismo. Das heißt, dort haben wir uns in Arbeitstischen zusammengefunden und haben mehr als 3000 Arbeiterinnen und Arbeiter diskutiert mit ihm, was fehlt, was müsste man tun für den Ausbau der Industrie und für den im Sinne des Landes. Como por primera vez tuvimos acceso a información que antes nos era negada, empezamos a identificar nudos críticos o cuellos de botella que obstaculizaban la transformación de nuestras empresas. Und da konnten wir auch das erste Mal eigentlich Einblick nehmen in die Geschäftsbücher, in Informationen, wie die Industrie dort gehandhabt wurde und wo wir Flaschenhalse erkennen konnten oder Probleme erkennen konnten, die den Ausbau behindern. Y empezamos a tomar decisiones importantes. Por ejemplo, empezamos a hacer compras conjuntas, empresas similares, a hacer compras de insumos y materia prima, lo que abarató los costos. Und da haben wir zum Beispiel auch die Entscheidung gefällt, dass es zusammenhängende Käufe gibt, das heißt, dass man bestimmte Rohstoffe, die man importieren muss, importiert für Fabriken, die das gleiche herstellen, das heißt, um damit auch die Produktionskosten drücken zu können. Para darle solo un ejemplo que permita entender esto, dos empresas parecidas, Alcasa y Benalum, comprábamos el mismo insumo a la misma empresa y nos lo vendían a precio diferente, nos cobraban el flete, es decir, el pago de barco a las dos, y lo enviaban en el mismo barco. Also um zum Beispiel ein Beispiel für die Korruption, die da herrschte, zu nennen, in Alcasa und Benalum, das sind zwei Aluminium produzierende Betriebe, dort hat man sozusagen Rechnungen vergleichen können und da wurden uns erstmal die Rohstoffe verschieden teuer verkauft, die vom gleichen Anbieter außerhalb kamen. Und zum anderen haben wir zweimal dasselbe Boot bezahlt, mit dem sie geliefert wurden. Esto es inaceptable y ocurría porque había complicidad de niveles gerenciales y de algunos sindicalistas, sobre todo de gerentes. Und das ist inakzeptabel und hat vor allem mit der Komplizenschaft von der alten Direktive dieser Firmen zu tun, beziehungsweise mit bestimmten mafiösen Gewerkschaftern dort. Quisiera hablar mucho más porque el plan Guayana es muy extenso, tenemos documentos, está todo bien diseñado, pero nos gustaría más bien aprovechar el tiempo para hablar de algunas experiencias concretas. Ich würde natürlich noch viel mehr gerne darüber zu erzählen, über den Plan Guayana Socialista, aber ich denke, es wäre gut, wenn wir sozusagen Beispiele hören. Albert y David les van a hablar de algunas experiencias, pero yo quiero concluir en mi intervención en que el Plan Guayana Socialista, en lo que va de recorrido, ha demostrado que los trabajadores y trabajadoras tenemos capacidad para dirigir nuestra fábrica de manera exitosa. Also jetzt werden gleich David und Albert zu euch sprechen. Ich möchte noch abschließend sagen, dass der Plan Guayana Socialista vor allem auch gezeigt hat, dass die venezolanische Arbeiterklasse die Möglichkeit hat und das Können hat, die Industrie selbstständig zu leiten. Y seguro, si ustedes tienen alguna duda, al final de nuestras exposiciones, en las preguntas, podremos responder a sus inquietudes. Und wenn ihr irgendwelche Zweifel und Fragen oder so habt, dann können wir natürlich am Ende der Präsentation darauf eingehen. Muchísimas gracias. Vielen Dank.